Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Frage nicht, denn eine Antwort ist unmöglich, welches Ende die Götter mir, welches sie dir, Leukonoe, zugedacht haben. Und versuche dich nicht an babylonischen Berechnungen. Genieße den Tag und vertraue möglichst wenig auf den folgenden. Genieße den Tag, im lateinischen Original Carpe Diem, die berühmte Mahnung des römischen Dichters Horaz. Sie richtet sich hier vordergründig an eine Freundin, die sich zu sehr um die Zukunft sorgte und sich überdies dem Dichter gegenüber eher spröde verhielt. Mit diesem Liebesgedicht wollte Horaz beides ändern. Über den persönlichen Bezug hinaus ist das Carpe Diem eine allgemeine Mahnung. Denn der Name Leukonoe steht auch für eine Gestalt der griechisch-römischen Sagenwelt. Leukonoe war eine Tochter des Königs Minyas von Böotien in Mittelgriechenland. Gemeinsam mit ihren Schwestern soll sie sich geweigert haben, an den rituellen Feiern des Gottes Dionysos teilzunehmen. Sie wollte erst noch ihre Arbeit am Webstuhl fertigstellen. Dionysos, der Gott des Weines, des Rausches und der Ekstase, hatte dafür kein Verständnis und war so erzürnt, dass er die Schwestern schwer bestrafte. Wie alle Gestalten der griechisch-römischen Mythologie steht Leukonoe exemplarisch für eine Verhaltensweise des Menschen. Hier also für gewissenhafte Pflichterfüllung, die darüber aber vergisst, die Schönheiten der Welt zu genießen. Auch deshalb das Carpe Diem des Horaz, das zu einem geflügelten Wort wurde und bis heute, 2000 Jahre später, nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Im Gegenteil, in der modernen Arbeits- und Leistungsgesellschaft ist diese Mahnung aus der Antike möglicherweise relevanter als je zuvor, nicht zuletzt für uns Deutsche. Von jeher gelten die Deutschen bekanntlich als grüblerisch, ängstlich und unfroh. Und dies scheint sich auch immer wieder zu bestätigen. Zum Beispiel, als im Jahre 2014 der Frühling circa 4 Wochen früher nach Deutschland kam als erwartet. Ein Grund zur Freude, sollte man meinen. Doch die Deutschen, zumindest viele von ihnen, sahen vor allem eine Fülle von Problemen. Die Süddeutsche Zeitung notierte seinerzeit: Es war erst Anfang März, als uns diese Meldung aufschreckte. Zecken schon jetzt aktiv. Tierschützer warnten, die milden Temperaturen könnten die Blutsauger bereits jetzt aus ihrem Versteck locken. Aber auch sonst lauert Gefahr. Denn, so der Deutsche Wetterdienst, die Natur hat 4 Wochen Vorsprung. Überall Pollen. Und nach 3 Tagen ohne Regen steigt die Waldbrandgefahr. Im Bergsportmagazin Alpin wiederum beschreibt ein Artikel, wie schädlich frische Milch sein kann. Also Vorsicht auf der Alm. Überall Ehek und Campylobacter, weiß zumindest die zitierte Expertin für mikrobielle Toxine in Lebensmitteln. Als man all das gelesen hatte, hatte man schon keine Lust mehr auf den Frühling. Wozu rausgehen, wenn in Rheinauen, Stadtpark und auf der Alm sicher auch noch Ozon, Feinstaub und der Fuchsbandwurm auf einen warten? Frühlingsgefühle der anderen Art also. Der Text war ironisch zugespitzt, die Fakten aber real. Die Menschen freuten sich also nicht etwa über das unerwartet schöne Wetter, sondern witterten sofort überall Gefahren. Sie genossen den frühen Frühling nicht, sondern wappneten sich dagegen. Statt Freude tausenderlei Befürchtungen und schlechte Stimmung. Psychologische Studien untermauern den Befund. Sie zeigen, dass 1/4 der Deutschen nicht oder nur sehr eingeschränkt genussfähig ist. Die Menschen im Osten und Norden des Landes schneiden dabei noch schlechter ab als die in der Mitte und im Süden. Der Dortmunder Philosoph Werner Post bringt diese pessimistische Grundhaltung der Deutschen so auf den Punkt: Ich spüre eine hypochondrische Grundstimmung. Bei allem, was man tut, könnte ja irgendetwas mit Krebs die Folge sein. Worauf diese offenbar besondere Griesgrämigkeit der Menschen zwischen Alpen und Nordsee zurückzuführen ist, konnte bisher noch niemand schlüssig aufzeigen. In der Kulturgeschichte finden sich aber doch einige markante Hinweise. So beschreibt der Philosoph Peter Sloterdijk in seinem Buch »Du musst dein Leben ändern« die abendländische Kultur als eine Geschichte des übenden und sich dabei selbst kasteienden Menschen. Spätestens seit der Antike versuchen die Menschen, sich gegen schicksalhaftes Leid und Entbehrungen zu immunisieren, indem sie solches Leid und Entbehrungen vorbeugend freiwillig auf sich nehmen, zulasten der Lebensfreude. Sloterdijk bezeichnet diese erlernten und eingeübten asketischen Lebensformen als Anthropotechniken. Darunter verstehe ich die mentalen und physischen Übungsverfahren, mit denen die Menschen verschiedenster Kulturen versucht haben, ihren kosmischen und sozialen Immunstatus angesichts von vagen Lebensrisiken und akuten Todesgewissheiten zu optimieren und ihre Verwundbarkeit durch das Schicksal in Form von imaginären Vorwegnahmen und mentalen Rüstungen mehr oder weniger gut zu bewältigen. Ein frühes Beispiel dieser asketischen Anthropotechniken sieht Sloterdijk im Indien der Zeit Buddhas. Die alten indischen Übungsmeister haben das Prinzip des freiwilligen Entzugs wohl zuerst entdeckt, durch den das Subjekt gewissermaßen auf die andere Seite des Leidens gelangt. Indem sie den Nahrungsverzicht zu einer somatisch-spirituellen Technik ausbauten, transformierten sie den Hunger in eine freie Fastenhandlung. Sie machten aus einer demütigenden Passivität eine asketische Tat. Statt unfreiwilligem Hungern also freiwilliges Fasten, um dem Schicksal den Stachel zu nehmen und innerlich frei zu werden. Ähnlich geschah es dann auch im Hinblick auf andere existenzielle Komponenten unseres Daseins, die Armut schlechthin etwa und den sexuellen Trieb, der nicht als Lust, sondern als Gefahrenquelle verstanden wurde und dem man, wie auch der Armut, durch extremen freiwilligen Verzicht und Enthaltsamkeit begegnete. Vorreiter in diesen Bemühungen war zu allen Zeiten die Elite der jeweiligen Gesellschaft, von den Eremiten der Frühzeit über die Erleuchteten des Buddhismus, die Philosophen und Athleten des antiken Griechenlands bis zu den Mönchen des Christentums. Auch in der Neuzeit sieht Sloterdijk dieselben asketischen Motive und Prinzipien am Werk, nur heute ohne spirituellen Überbau. Von der Neuzeit reden heißt die kulturelle Erzeugung eines alles durchdringenden Reizklimas der Leistungssteigerung und der Fähigkeitsentfaltung zur Sprache bringen. Es ist durch die stetige Veräußerlichung der Übungsziele und die Verwandlung der Sammlung in Fitness geprägt. Entspiritualisierte Askese heißt Training und korrespondiert mit einer Wirklichkeitsform, die von den Einzelnen Fitness überhaupt verlangt. Die asketischen Anthropotechniken werden also auch heute noch eisern befolgt. Nur findet dies nicht mehr in Eremitenklausen oder Klöstern statt, sondern in den modernen Ausbildungs- und Trainingszentren, wo sich Menschen kasteien, um fit zu sein für die Anforderungen des Berufs oder die Schönheitsideale der Gesellschaft. Was Sloterdijk nicht thematisiert, was aber als Kehrseite der Medaille in diesen asketischen Anstrengungen aller Zeiten mitschwingt, ist die Abkehr von jeglichem sinnlichem Genuss. Wer sich so sehr auf das Abwehren möglicher Gefahren konzentriert, verliert leicht den Blick für die schönen Seiten des Lebens, beziehungsweise betrachtet sie als Versuchungen, denen es zu widerstehen gilt. Das Antrainieren des freiwilligen Verzichts und der inneren Loslösung von persönlichen Neigungen geht einher mit dem Abtrainieren der Fähigkeit, solchen Neigungen nachzugehen und das Leben zu genießen. Hier, in der Kulturgeschichte des Übens, könnte deshalb eine wesentliche Ursache für verloren gegangene oder generell mangelnde Lebensfreude zu finden sein. Allerdings waren und sind die übenden Asketen nicht speziell in Deutschland anzutreffen, sondern im gesamten Abendland und darüber hinaus. Fitnessstudios gibt es nicht nur in München oder Berlin, sondern auch in New York oder Singapur. Schon näher an der deutschen Zielgruppe ist da ein weiterer Befund. Oh, wir wären auch so gern, so hinterwäldlerisch modern, so archaisch und anarchisch, immer progressiv monarchisch. Aber nein, wir müssen evangelisch sein. Aber nein, wir müssen evangelisch sein. Auf dem Münchner Nockherberg wird jedes Jahr zum Beginn der Starkbierzeit ein Singspiel aufgeführt. In diesem Lied aus dem Jahr 2014 geht es vordergründig um die Klage der regierenden Nordlichter Angela Merkel und Sigmar Gabriel, die gerne so wären wie die kraftvollen und lebensfrohen Bayern. Das geht aber nicht, denn aber nein, wir müssen evangelisch sein. Über die regionale und politische Frotzelei hinaus gibt der Text eine weit verbreitete Auffassung wieder. Dass es nämlich die evangelische Religion ist, die ihren Gläubigen die Lebensfreude nimmt, vor allem, wie es auch die schon erwähnten psychologischen Studien dokumentieren, im Norden und Osten unseres Landes, wo der Protestantismus am stärksten vertreten ist. Der Soziologe Max Weber zeigt in seinem vor circa 100 Jahren entstandenen Hauptwerk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«, dass diese populäre Meinung durchaus begründet ist. Im theologischen Kern betrifft dies vor allem die besonders radikalen evangelischen Glaubensrichtungen des Calvinismus und des Puritanismus, in den lebensweltlichen, praktischen Konsequenzen aber auch die Angehörigen anderer protestantischer Religionsgemeinschaften. Theologisches Kernstück des Calvinismus und des Puritanismus ist die Prädestinationslehre, also die Lehre von der schon vorherbestimmten ewigen Seligkeit oder ewigen Verdammnis eines Gläubigen. Weber zitiert aus den zentralen Glaubensgrundsätzen. Gott hat zur Offenbarung seiner Herrlichkeit durch seinen Beschluss einige Menschen bestimmt zu ewigem Leben und andere verordnet zu ewigem Tode. Diejenigen aus dem Menschengeschlecht, welche bestimmt sind zum Leben, hat Gott, bevor der Grund der Welt gelegt wurde, nach seinem ewigen und unveränderlichen Vorsatz und dem geheimen Ratschluss und der Willkür seines Willens erwählt in Christus zu ewiger Herrlichkeit. Und dies aus reiner freier Gnade und Liebe. Nicht etwa so, dass die Voraussicht von Glauben oder guten Werken oder Beharrlichkeit in einem von beiden oder irgendetwas anderes in den Geschöpfen als Bedingung oder Ursache ihn dazu bewogen hätten, sondern alles zum Preise seiner herrlichen Gnade. Gott hat also schon lange vor der Geburt eines Menschen über dessen Seligkeit oder Verdammnis entschieden. Gute Werke können diesen unerforschlichen Ratschluss nicht beeinflussen. Gott ist nicht bestechlich. Trotzdem spielen gute Werke eine Rolle. Nicht für Gott, aber für den Gläubigen. Denn natürlich fragt sich jeder strenggläubige Calvinist, ob er denn nun erwählt ist oder nicht. Dies nun zeigt sich nach der Lehre des Religionsgründers Calvin in den objektiven Wirkungen des Glaubens. Das heißt, der Gläubige muss sich so verhalten, wie es zum Ruhme Gottes erforderlich ist. Und dieses Verhalten muss sichtbar erfolgreich sein. Daraus kann man dann schließen, dass Gott dieses Werk und den jeweiligen Menschen segnet. Und darauf kann sich eine zumindest relative Heilsgewissheit für das Jenseits gründen. Deshalb, so schreibt Weber, so absolut ungeeignet also gute Werke sind, als Mittel zur Erlangung der Seligkeit zu dienen, so unentbehrlich sind sie als Zeichen der Erwählung. Sie sind das technische Mittel, nicht die Seligkeit zu erkaufen, sondern die Angst, um die Seligkeit loszuwerden. Die geforderten guten Werke hatten zwei essentielle Komponenten: Pflichterfüllung und Abkehr von irdischen Versuchungen. Die Pflichterfüllung betraf vor allem Arbeit und Beruf, die spirituell aufgewertet wurden zu einem besonders geeigneten Mittel, Gott wohlgefällig zu leben. Calvinisten und Puritaner arbeiteten deshalb länger und härter als andere. Dadurch waren sie in ihren Berufen meist erfolgreicher und dies wirkte sich auch materiell aus. Calvinisten und Puritaner wurden mit der Zeit wohlhabend und schließlich reich und immer reicher. Dazu trug auch der zweite Aspekt dieser innerweltlichen Askese, wie Max Weber es formuliert, wesentlich bei: die Abkehr von irdischen Versuchungen. Die Protestanten sollten zwar Reichtümer sammeln, als äußeres Zeichen ihres Seelenheils, aber sie durften diesen Reichtum nicht genießen. Materieller Wohlstand sollte auf keinen Fall zu Behaglichkeit und Bequemlichkeit verleiten. Dazu zitiert Weber wieder zentrale Glaubenssätze. Nicht freilich für Zwecke der Fleischeslust und Sünde, wohl aber für Gott dürft ihr arbeiten, um reich zu sein. Der Reichtum ist als Versuchung zu faulem Ausruhen und sündlichem Lebensgenuss bedenklich. Und das Streben danach, wenn es geschieht, um später sorglos und lustig leben zu können. Als Ausübung der Berufspflicht aber ist es sittlich nicht nur gestattet, sondern geradezu geboten. Auch der Besitzende soll nicht essen, ohne zu arbeiten. Denn wenn er auch zur Deckung seines Bedarfs der Arbeit nicht benötigt, so besteht doch Gottes Gebot, dem er ebenso zu gehorchen hat wie der Arme. So entstanden Reichtümer, mit denen die Besitzer nichts anderes anfangen konnten, als sie wieder zu investieren, um weitere Reichtümer zur Ehre Gottes zu erwerben. Es war nun also Kapital vorhanden, das Anlagemöglichkeiten suchte. Und dies war eine, wenn nicht die Wurzel für das Entstehen des Kapitalismus. Das will Weber in diesem Buch, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, zeigen. Für uns ist auch hier die Kehrseite wichtig, nämlich die mit dieser Lebenshaltung verbundene Askese und Entsagung, auf die Weber auch ausdrücklich zu sprechen kommt. Die Zeitspanne des Lebens ist unendlich kurz und kostbar, um die eigene Berufung festzumachen. Zeitverlust durch Geselligkeit, faules Gerede, Luxus, selbst durch mehr als der Gesundheit nötigen Schlaf, 6 bis höchstens 8 Stunden, ist deshalb sittlich absolut verwerflich. Die kurze Lebenszeit des Christenmenschen soll ausschließlich zum Arbeiten verwendet werden, nicht zu irgendwelchen Vergnügungen. Dies betrifft noch einen weiteren Aspekt. Der Geschlechtsverkehr ist auch in der Ehe nur als das von Gott gewollte Mittel zur Mehrung seines Ruhmes zulässig, entsprechend dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Wie gegen religiöse Zweifel, so wird auch gegen alle sexuellen Anfechtungen verschrieben, neben nüchterner Diät, Pflanzenkost und kalten Bädern, arbeite hart in deinem Beruf. Webers Fazit? Mit voller Gewalt wendet sich die Askese also vor allem gegen eins, das unbefangene Genießen des Daseins und dessen, was es an Freuden zu bieten hat. Aber nein, wir müssen evangelisch sein. Calvinismus und Puritanismus waren die ideologische Speerspitze dieser Lebenshaltung der innerweltlichen Askese. Aber andere Glaubensgemeinschaften des Protestantismus folgten dieser Richtung, zwar nicht in Bezug auf die grundlegende Prädestinationslehre, wohl aber in den praktischen Auswirkungen. So kam es, dass protestantisch geprägte Regionen nach und nach wirtschaftlich auffällig erfolgreicher waren als andere. Dies ließ der Konkurrenz letztlich nur die Wahl, aufzugeben oder mitzuziehen. So wurde die innerweltliche Askese mit ihrer Erfolgsträchtigkeit, aber auch Freudlosigkeit zu einer weit über den Protestantismus hinaus verbreiteten Lebenshaltung. Weiter verstärkt und zugespitzt wurden diese asketischen Tendenzen, nun speziell für die Deutschen, durch zwei Philosophen. Das Leben ist ein Geschäft, das die Kosten nicht deckt, schreibt Arthur Schopenhauer in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung. Leben heißt Leiden. Unsere Welt ist die schlechteste aller Welten und für den Menschen wäre es das Beste, wenn er gar nicht geboren würde. Wer also vom Leben Vergnügen oder Genuss erwartet, wird enttäuscht werden. Nicht ganz so zugespitzt pessimistisch, aber ebenso streng und in ihrer Wirkung wohl auch noch nachhaltiger war die Ethik Immanuel Kants, zumal sie sich gut in das protestantische Askese-Raster einpasste. Der Kernbegriff, auch von Kants Ethik, heißt Pflicht. Pflicht, du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst. Welches ist der deiner würdige Ursprung? Und wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt? Und von welcher Wurzel abzustammen, die unnachlassliche Bedingung desjenigen Werts ist, den sich Menschen allein selbst geben können. Für Kant gründet die unantastbare Würde des Menschen in seiner Fähigkeit zur moralischen Pflichterfüllung. Die Kehrseite ist aber auch hier die Abwertung aller Neigungen, die im Zweifelsfall zugunsten der Pflicht unterdrückt werden müssen. Der Mensch soll moralisch handeln, nicht sich seines Lebens freuen. Dies ist die philosophische Untermauerung der später sprichwörtlichen preußischen Tugenden, die dann mehr und mehr als allgemein deutsche Charaktereigenschaften angesehen wurden. Kennzeichen, strenge Selbstdisziplin und Pflichterfüllung, Humorlosigkeit und eine freudlose Lebensweise. Die Fähigkeit der Deutschen zum Genießen wurde also im Laufe ihrer Kulturgeschichte von vielen Seiten attackiert. Durch die freiwillige Selbstzensur und Selbstdisziplinierung der übenden Eliten, wie Peter Sloterdijk sie schildert, durch das Genussverbot des Protestantismus, wie Max Weber es aufzeigt, durch Kants kategorische Forderung, Neigungen zugunsten der Pflichterfüllung zu unterdrücken und durch Schopenhauers Philosophie, der zufolge es ohnehin nicht möglich ist, Freude am Leben zu haben. Angesichts der Wucht dieser Attacken muss man sich eigentlich wundern, dass nur ein Viertel der Deutschen nicht oder nur eingeschränkt genussfähig ist. Denn dann bleiben ja immerhin drei Viertel, die durchaus genießen können. Unter diesen Bedingungen ist dies eigentlich gar keine so schlechte Bilanz. Vielleicht sollten wir also die Cassandra-Rufe der Mahner zwar mit der gebührenden Aufmerksamkeit, aber doch auch mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen und den Rest des heutigen Tages einfach, ja, genießen. Carpe diem. Sie hörten »Unfähig zu genießen? Die Deutschen und die Lebensfreude« von Michael Konrad. Regie Christiane Klenz. Technik Josuel Teegarten. Es sprachen Xenia Lacher, Laura Mehr und Stefan Wilkening. Eine Sendung von Radio Wissen.